erschießen wir nur einfach dich. Schlafe, schlaf, schlafe ganz brav. Bei Kopf eines Armer rein und schick dich in den Ofen hinein. Schlafe, schlaf, schlafe ganz brav. Schlafe, schlaf, schlafe ganz brav. Und schieb dich in den Ofen hinein.